Warum sind vom Allmächtigen nicht Strafzeiten aufgespart und sehen seine Getreuen seine Gerichtstage nicht? Grenzen verrückt man, raubt eine Herde und treibt sie auf die Weide. Den Esel der Verwaisten treibt man fort, nimmt der Witwe Rind zum Pfand. Die Armen stößt man vom Wege, die Elenden im Lande müssen sich insgesamt verstecken. Ja, gleich Wildeseln in der Wüste ziehen sie aus in ihrem Tagewerke, Zehrung suchend, die Steppe gibt ihm Brot für die Kinder. Auf dem Felde schneiden sie sein Mengfutter und den Weinberg des Gottlosen ernten sie nach. Nackt liegen sie des Nachts, ohne Kleidung und ohne Hülle in der Kälte. Vom Regenguss der Berge triefen sie und ohne Obdach schmiegen sie sich an den Fels. Man raubt von der Mutterbrust die Weise und den Elenden pfändet man. Nackt schleichen sie einher, ohne Gewand, und hungernd tragen sie Gaben. Zwischen ihre Mauern pressen sie Öl, treten die Kälter und müssen dürsten. Aus den Städten her ächzen Sterbende, die Seele Erschlagener schreit um Rache, doch Gott achtet nicht der Ungereimtheit. Jene sind Lichtfeinde geworden, seine Wege kennen sie nicht und sind nicht heimisch auf seinen Pfaden. Bei Morgengrauen erhebt sich der Mörder, tötet den Elenden und Armen, und in der Nacht schleicht der Dieb. Das Auge des Ehebrechers erlauert die Dämmerung, kein Auge, denkt er, wird mich sehen, und eine Hülle legt er vors Gesicht. Im Finstern bricht man in Häuser ein, bei Tage halten sie sich eingeschlossen, wollen nichts wissen vom Licht. Denn ihnen allen gilt tiefes Dunkel als Morgen, denn mit den Schrecken des tiefen Dunkels ist man wohl vertraut. Schnell ist er dahin auf Wassersfläche, verflucht wird ihr Erbteil im Lande, nicht wendet er sich mehr des Wegs zu den Weinbergen. Dürre und Hitze raffen die Schneewasser hinweg, die Unterwelt, die so gesündigt haben. Es vergisst seiner der Mutterschoß, an ihm erlabt sich das Gewürm. Nicht wird seiner mehr gedacht, und einem Baume gleich wird der Frevel zerschmettert. Er, der die Unfruchtbare ausbeutete, die nicht gebar, und der Witwe nichts Gutes erwies. Und die Tyrannen erhält er durch seine Kraft, ein solcher kommt wieder auf, wenn er schon am Leben verzweifelte. Er gewährt ihm Sicherheit, und er sieht sich gestützt, und seine Augen wachen über ihren Wegen. Hoch stehen sie da, ein wenig nur, und er ist nicht mehr. Hingesenkt werden sie, wie alle werden sie eingeafft und wie der Kopf der Ehre abgeschnitten. Und wenn's nicht so ist, wer will mich Lügen strafen und meine Rede zunichte machen?